Gewalt. Gewalt. Wer kann der Gewalt nicht trotzen? Was Gewalt heißt, ist nichts. Verführung ist die wahre Gewalt. Gotthold Ephraim Lessing, Emilia Galotti. Klagen, nichts als Klagen. Bittschrift, nichts als Bittschrift. Die traurigen Geschäfte. Und man beneidet uns noch. Das glaube ich. Wenn wir allen helfen könnten, dann wären wir zu beneiden. Emilia? Eine Emilia? Aber eine Emilia Brunelleschi. Nicht Galotti, nicht Emilia Galotti. Was will sie, diese Emilia Brunelleschi? Viel gefordert. Sehr viel. Doch sie heißt Emilia. Gewährt. Herr? Es ist wohl noch keiner von den Räten in dem Vorzimmer? Nein. Ich habe zu früh Tag gemacht. Der Morgen ist so schön. Ich will ausfahren. Marchese Marinelli soll mich begleiten. Lass ihn rufen. Sehr wohl. Ich kann doch nicht mehr arbeiten. Ich war so ruhig, bilde ich mir ein. So ruhig. Und auf einmal muss eine arme Brunelleschi Emilia heißen. Weg ist meine Ruhe und alles. Nach dem Marchese ist geschickt. Und hier ein Brief von der Gräfin Orsina. Der Orsina? Legt ihn hin. Meine teure Gräfin. Nun ja, ich habe sie zu lieben geglaubt. Was glaubt man nicht alles? Kann sein, ich habe sie auch wirklich geliebt. Aber ich habe. Der Maler Conti will die Gnade haben. Conti? Recht wohl. Lasst ihn hereinkommen. Das wird mir andere Gedanken in den Kopf bringen. Guten Morgen, Conti. Wie leben Sie? Was macht die Kunst? Prinz, die Kunst geht nach Brot. Das muss sie nicht, das soll sie nicht. In meinem kleinen Gebiete gewiss nicht. Aber der Künstler muss auch arbeiten wollen. Arbeiten? Das ist seine Lust. Nur zu viel arbeiten müssen, kann ihn um den Namen Künstler bringen. Ich meine nicht vieles, sondern viel. Ein weniges, aber mit Fleiß. Sie kommen doch nicht leer, Conti? Ich bringe das Porträt, welches Sie mir befohlen haben, gnädiger Herr, und bringe noch eines, welches Sie mir nicht befohlen, aber weil es gesehen zu werden verdient. Jenes ist... Kann ich mich doch kaum erinnern. Die Gräfin Orsina. Vielleicht finde ich in dem Bilde wieder, was ich in der Person nicht mehr erblicke. Wenn ihr Bild in meinem Herzen wieder Platz machen will, wahrlich, ich glaube, ich wäre es zufrieden. Als ich dort liebte, war ich immer so leicht. So fröhlich, so ausgelassen. Nun bin ich von allem das Gegenteil. Doch nein, nein, nein. Behäglich oder nicht behäglicher, ich bin so besser. Was sagte das Original? Ich bin zufrieden, sagte die Gräfin, wenn ich nicht hässlicher aussehe. Nicht hässlicher? Oh, das wahre Original. Und mit einer Miene, sagte sie das. Oh, ich kenne sie. Jene stolze, höhnische Miene, die auch das Gesicht einer Grazie entstellen würde. Ich leugne nicht, dass ein schöner Mund, der sich ein wenig spöttisch verziert, nicht selten umso viel schöner ist. Aber wohlgemerkt ein wenig. Die Verziehung muss nicht bis zur Grimasse gehen, wie bei dieser Gräfin. Und Augen müssen über den wollüstigen Spötter die Aufsicht führen. Augen, wie sie die gute Gräfin nun gerade gar nicht hat. Auch nicht einmal hier im Bilde hat. Gnädiger Herr, ich bin äußerst betroffen. Und worüber? Alles, was die Kunst aus den großen, hervorragenden, stieren, starren Medusenaugen der Gräfin Gutes machen kann, das haben Sie, Conti, redlich daraus gemacht. Redlich, sage ich? Nicht so redlich wäre redlicher. Denn sagen Sie selbst, Conti, lässt sich aus diesem Bilde wohl der Charakter der Person schließen? Und das sollte doch. Stolz haben Sie in Würde. Hohn in Lächeln, Ansatz zu trübsinniger Schwärmerei in sanfte Schwermut verwandelt. Ah, mein Prinz, wir Maler rechnen darauf, dass das fertige Bild den Liebhaber noch ebenso warm findet, als warm er es bestellte. Je nun, Conti, warum kamen Sie nicht einen Monat früher damit? Setzen Sie weg. Was ist das andere Stück? Auch ein weibliches Porträt. So möchte ich es bald noch lieber gar nicht sehen. Ich wünschte, Conti, Ihre Kunst in anderen Vorwürfen zu bewundern. Eine bewundernswürdigere Kunst gibt es, aber sicherlich keinen bewundernswürdigeren Gegenstand als diesen. So wette ich, Conti, dass es des Künstlers eigene Gebieterin ist. Doch was sehe ich? Ihr Werk, Conti? Oder das Werk meiner Fantasie? Emilia Galotti. Wie, mein Prinz? Sie kennen diesen Engel? So halb. Um sie eben wiederzuerkennen. Es ist einige Wochen her, als ich sie mit ihrer Mutter in einer Vecchia traf. Nachher ist sie mir nur an heiligen Stätten wieder vorgekommen, wo das Angaffen sich weniger ziemet. Auch kenne ich ihren Vater. Er ist mein Freund nicht. Er war es, der sich meinen Ansprüchen auf Sabionetta am meisten widersetzte. Ein alter Degen, stolz und rau, sonst bieder und gut. Der Vater. Aber hier haben wir seine Tochter. Bei Gott, wie aus dem Spiegel gestohlen. Ja, eine von den größten Glückseligkeiten meines Lebens ist es, dass Emilia Galotti mir gesessen. Dieser Kopf, dieses Antlitz, diese Augen, diese Nase, dieser Mund, dieses Kinn, dieser Hals, diese Brust, dieser Wuchs, dieser ganze Bau sind von der Zeit an mein einziges Studium der weiblichen Schönheit. Wie gesagt, in meinem Gebiete soll die Kunst nicht nach Brot gehen, bis ich selbst keines habe. Schicken Sie Conti zu meinem Schatzmeister und lassen Sie auf Ihre Quittung für beide Porträts sich bezahlen. Was Sie wollen. Was? So viel Sie wollen, Conti. Ja. Oh. Schönes Werk der Kunst. Ist es wahr, dass ich dich besitze? Dich habe ich für jeden Preis noch zu Wohlfeil. Wer dich auch besäße, schöneres Meisterstück der Natur. Was sie dafür wollen, ehrliche Mutter, was du willst, alter Murrkopf, fordere nur, fordert nur. Am liebsten kaufte ich dich, Zauberin von dir selbst. Dieses Auge voll Liebreiz und Bescheidenheit, dieser Mund. Und wenn er sich zum Reden öffnet, wenn er lächelt, ich höre, komm. Noch bin ich mit dir zu neidisch. Es wird Marinelli sein. Hätte ich ihn doch nicht rufen lassen. Was für einen Morgen könnte ich haben? Gnädiger Herr, Sie werden verzeihen. Ich war mir eines so frühen Befehls nicht gewärtig. Ich bekam Lust auszufahren. Der Morgen war so schön. Aber nun ist der wohl verstrichen und die Lust ist mir vergangen. Was haben wir Neues, Marinelli? Nichts von Belang, das ich wüsste. Die Gräfin Orsina ist gestern zur Stadt gekommen. Hier liegt auch schon ihr guter Morgen. Oder was in ihrem Brief es sonst sein mag. Ich bin gar nicht neugierig drauf. Sie haben sie gesprochen? Bin ich leider nicht ihr Vertrauter. Aber wenn ich es wieder von einer Dame werde, der es einkömmt, sie im guten Ernst zu lieben, Prinz, so... Nichts verschworen, Marinelli. Ja? In der Tat, Prinz? Könnte es doch kommen. Oh... So mag die Gräfin auch so Unrecht nicht haben. Allerdings, sehr Unrecht. Meine nahe Vermählung mit der Prinzessin von Massa will durchaus, dass ich alle dergleichen Händel fürs Erste abbreche. Wenn es nur das wäre, so müsste freilich Orsina sich in ihr Schicksal ebenso wohl zu finden wissen als der Prinz in seines. Das unstreitig härter ist als ihres. Mein Herz wird das Opfer eines elenden Staatsinteresse. Ihres darf sie nur zurücknehmen, aber nicht wider Willen verschenken. Zurücknehmen? Warum zurücknehmen, fragt die Gräfin, wenn es weiter nichts als eine Gemahlin ist, die dem Prinzen nicht die Liebe, sondern die Politik zuführt. Neben so einer Gemahlin sieht die Geliebte noch immer ihren Platz. Nicht so einer Gemahlin fürchtet sie, aufgeopfert zu sein, sondern... einer neuen Geliebten. Mhm. Nun denn, wollten Sie mir daraus ein Verbrechen machen, Marinelli? Ich? Vermengen Sie mich ja nicht, mein Prinz, mit der Narren, deren Wort ich führe. Nun genug von ihr. Von etwas anderem. Geht denn gar nichts vor in der Stadt? So gut wie gar nichts. Denn dass die Verbindung des Grafen Appiani heute vollzogen wird, ist nicht viel mehr als gar nichts. Des Grafen Appiani? Und mit wem denn? Die Sache ist sehr geheim gehalten worden. Auch war nicht viel Aufhebens davon zu machen. Sie werden lachen, Prinz. Aber so geht es den Empfindsamen. Die Liebe spielt ihnen immer die schlimmsten Streiche. Ein Mädchen ohne Vermögen und ohne Rang hat ihn in ihre Schlinge zu ziehen gewusst. Mit ein wenig Larve, aber mit vielem Prunke von Tugend und Gefühl und Witz und was weiß ich. Wer sich den Eindrücken, die Unschuld und Schönheit auf ihn machen, ohne weitere Rücksicht, so ganz überlassen darf. Ich dächte, der wäre eher zu beneiden als zu belachen. Und wie heißt denn die Glückliche? Es ist eine gewisse Emilia Galotti. Die Marinelli? Eine gewisse... Emilia Galotti. Emilia Galotti? Nimmer mehr. Zuverlässig, gnädiger Herr. Nein, sage ich. Das ist nicht... Das kann nicht sein. Sie irren sich in dem Namen. Das Geschlecht der Galotti ist groß. Eine Galotti kann es sein, aber nicht Emilia Galotti, nicht Emilia. Emilia. Emilia Galotti. So gibt es noch eine, die beide Namen führt. Sie sagten unter dem, eine gewisse Emilia Galotti, eine gewisse. Von der Rechten kann nur ein Narr so sprechen. Sie sind außer sich, gnädiger Herr. Kennen Sie denn diese Emilia? Ich habe zu fragen, Marinelli, nicht er. Emilia Galotti? Die Tochter des obersten Galotti bei Sorbionetta? Eben die. Die hier in Guastalla mit ihrer Mutter wohnet? Eben die. Unfern der Kirche Allerheiligen? Eben die. Mit einem Worte, da. Diese in dem Porträt dort, diese Emilia Galotti. Er spricht ein verdammtes Eben die noch einmal und stoß mir den Dolch ins Herz. Eben die. Henker! Diese Emilia Galotti wird heute... Gräfin Appiani. So bin ich verloren. So will ich nicht leben. Was ist mit Ihnen, gnädiger Herr? Verräter! Was mir ist! Nun ja, ich liebe Sie! Ich bete Sie an! Mögt ihr es doch wissen! Mögt ihr es doch längst gewusst haben! Alle ihr, denen ich der tollen Orsina schimpfliche Fesseln lieber ewig tragen sollte! Nur dass Sie, Marinelli, der Sie so oft mich ihrer innigsten Freundschaft versicherten, oh, ein Fürst hat keinen Freund, kann keinen Freund haben, dass Sie so treulos, so hämisch mir bis auf diesen Augenblick die Gefahr verhehlen dürfen, die meiner Liebe drohte, wenn ich Ihnen jemals das vergebe! Ich weiß kaum Worte zu finden, Prinz. Wenn Sie mich auch dazu kommen ließen, Ihnen mein Erstaunen zu bezeigen. Sie lieben Emilia Galotti? Schwur dann gegen Schwur. Wenn ich von dieser Liebe das Geringste gewusst, das Geringste vermutet habe, so möge weder Engel noch Heiliger von mir wissen. So verzeihen Sie mir, Marinelli. Und bedauern Sie mich. Nun da, Prinz. Erkennen Sie da die Frucht Ihrer Zurückhaltung? Fürsten haben keinen Freund, können keinen Freund haben. Und die Ursache, wenn dem so ist? Weil sie keinen haben wollen. Heute beehren sie uns mit ihrem Vertrauen, teilen uns ihre geheimsten Wünsche mit, schließen uns ihre ganze Seele auf und morgen sind wir ihnen wieder so fremd, als hätten sie nie ein Wort mit uns gewechselt. Marinelli, wie konnte ich ihnen vertrauen, was ich mir selbst kaum gestehen wollte? Und also wohl noch weniger der Urheberin ihrer Qual gestanden haben? Ihr? Alle meine Mühe ist vergebens gewesen, Sie ein zweites Mal zu sprechen. Und das erste Mal? Sprach ich Sie... Was fragen Sie viel? Retten Sie mich, wenn Sie können, und fragen Sie dann. Retten? Ist da viel zu retten? Liebster, bester Marinelli, denken Sie für mich. Was würden Sie tun, wenn Sie an meiner Stelle wären? Wollen Sie mir freie Hand lassen, Prinz? Wollen Sie alles genehmigen, was ich tue? Alles, Marinelli. Alles, was diesen Streich abwenden kann. So lassen Sie uns keine Zeit verlieren. Da, wo blieb das Porträt? Auf der Erde? Das war zu arg. Doch betrachten mag ich dich fürs Erste nicht mehr. Warum sollte ich mir den Pfeil noch tiefer in die Wunde drücken? Geschmachtet, geseufzet habe ich lange genug. Länger als ich gesollt, hätte aber nichts getan. Und über die zärtliche Untätigkeit bei einem Haar alles verloren. Und wenn nun doch alles verloren wäre? Wenn Marinelli nichts ausrichtete? Warum will ich mich auch auf ihn allein verlassen? Es fällt mir ein, um diese nämliche Stunde pflegt das fromme Mädchen alle Morgen bei den Dominikanern die Messe zu hören. Wie wenn ich sie da zu sprechen suchte. Doch heute an ihrem Hochzeitstage, heute werden ihr andere Dinge am Herzen liegen als die Messe. Indes, wer weiß. Wer sprengte da in den Hof? Unser Herr, gnädige Frau. Mein Gemahl. Guten Morgen, meine Liebe. Ist es möglich? Nicht wahr? Das heißt überraschen. Und auf die angenehmste Art. Wenn es anders nur eine Überraschung sein soll. Nichts weiter, sei unbesorgt. Das Glück des heutigen Tages weckte mich so früh. Wo ist Emilia? Unstreitig beschäftigt mit dem Putze. Ihrer Seele. Sie ist in der Messe. Ich habe heute mehr als jeden anderen Tag Gnade von oben zu erflehen, sagte sie und ließ alles liegen und nahm ihren Schleier und eilte. Ganz allein? Die wenigen Schritte. Einer ist genug zu einem Fehltritt. Zürnen Sie nicht, mein Bester. Und kommen Sie herein, einen Augenblick auszuruhen und, wenn Sie wollen, eine Erfrischung zu nehmen. Wie du meinst, Claudia. Aber sie sollte nicht allein gegangen sein. Und ihr, Piero, bleibt hier in dem Hofe, alle Besucher auf heute zu verbieten. Die sich nur aus Neugierde melden lassen. Was bin ich seit einer Stunde nicht alles ausgefragt worden? Piero! Und wer kommt da? Piero! Himmel! Angelo! Du? Wie du siehst. Ich bin lange genug um das Haus herumgegangen, dich zu sprechen. Auf ein Wort. Und du wagst es, wieder ans Licht zu kommen? Du bist seit deiner letzten Mordtat vogelfrei erklärt. Auf deinem Kopf steht eine Belohnung. Die doch du nicht wirst verdienen wollen. Was willst du? Ich bitte dich, mach mich nicht unglücklich. Da kam ja der alte Galotti so ganz allein in die Stadt gesprengt. Was will der? Nichts will er. Ein bloßer Spazierritt. Seine Tochter wird heute Abend auf dem Gute, von dem er herkömmt, dem Grafen Appiani angetraut. Er kann die Zeit nicht erwarten. Und reitet bald wieder hinaus. Sobald, dass er dich hier trifft, wo du noch lange verziehst. Aber du hast doch keinen Anschlag auf ihn. Nimm dich in Acht. Er ist ein Mann. Kenne ich ihn nicht. Habe ich nicht unter ihm gedient. Wenn fahren die jungen Leute nach? Gegen Mittag. Mit viel Begleitung? In einem einzigen Wagen. Die Mutter, die Tochter und der Graf. Ein paar Freunde kommen aus Sabionetta als Zeugen. Und Bediente? Nur zwei. Außer mir, der ich zu Pferde voraufreiten soll. Das ist gut. Ich erstaune. Aber was willst du? Das bisschen Schmuck, das die Braut etwa haben dürfte, wird schwerlich der Mühe lohnen. So lohnt ihre die Braut selbst. Und bei diesem Verbrechen soll ich dein Mitschuldiger sein? Du reitest vorauf, reite doch, reite und kehre dich an nichts. Nimmermehr! Wie? Ich glaube gar, du willst den Gewissenhaften spielen, Bursche. Ich denke, du kennst mich. Wo du plauderst, wo sich ein einziger Umstand anders findet, als du ihn mir angegeben. Aber Angelo, um des Himmels Willen! Tu, was du nicht lassen kannst. Lass dich den Teufel bei einem Haare fassen und du bist sein auf ewig. Ich Unglücklicher? Sie bleibt mir zu lang aus. Nur einen Augenblick noch, Odoardo. Ich muss auch bei dem Grafen noch einsprechen. Kaum kann ich es erwarten, diesen würdigen jungen Mann meinen Sohn zu nennen. Alles entzückt mich an ihm. Und vor allem der Entschluss, in seinen väterlichen Tälern sich selbst zu leben. Das Herz bricht mir, wenn ich hieran gedenke. So ganz sollen wir sie verlieren, diese einzige geliebte Tochter. Was nennst du sie verlieren? Sie in den Armen der Liebe zu wissen? Vermenge dein Vergnügen an ihr nicht mit ihrem Glücke. Lass sie ziehen, wohin Unschuld und Ruhe sie rufen. Was sollte der Graf hier? Sich bücken, schmeicheln und kriechen und die Marinellis auszustechen suchen? Warum soll der Graf hier dienen, wenn er dort selbst befehlen kann? Dazu bedenkest du nicht, Claudia, dass durch unsere Tochter er es vollends mit dem Prinzen verderbt. Der Prinz hasst mich. Vielleicht weniger, als du besorgest. Denn habe ich dir schon gesagt, dass der Prinz unsere Tochter gesehen hat? Der Prinz? Und wo das? In der letzten Weg, ja, bei dem Kanzler Grimaldi, die er mit seiner Gegenwart beehrte. Er bezeigte sich gegen sie so gnädig. So gnädig? Er unterhielt sich mit ihr so lange. Unterhielt sich mit ihr? Schien von ihrer Munterkeit und ihrem Witze so bezaubert. So bezaubert? Hat von ihrer Schönheit mit so vielen Lobeserhebungen gesprochen. Lobeserhebungen? Und das alles erzählst du mir in einem Tone der Entzückung? Oh, Claudia, eitle, törichte Mutter! Wieso? Ein Wollüstling, der bewundert, begehrt. Claudia, Claudia, der bloße Gedanke setzt mich in Wut. Du hättest mir das sogleich sollen gemeldet haben. Doch ich möchte dir heute nicht gern etwas Unangenehmes sagen. Und ich würde, wenn ich länger bliebe. Drum lass mich, lass mich. Gott befohlen, Claudia. Kommt glücklich nach. Welch ein Mann! Oh, der rauen Tugend! Wenn anders sie diesen Namen verdienet. Alles scheint ihr verdächtig, alles strafbar. Wo bleibt aber auch Emilia? Ach, er ist des Vaters Feind, folglich, wenn er ein Auge für die Tochter hat, so ist es einzig, um ihn zu beschimpfen. Wohl mir. Emilia! Nun bin ich in Sicherheit. Was? Oder ist er mir gar gefolgt? Ist er meine Mutter? Ist er? Nein. Dem Himmel sei Dank. Was ist dir, meine Tochter? Was ist dir? Nichts, nichts. Und blickest so wild um dich und zitterst an jedem Gliede. Was habe ich hören müssen? Und wo? Wo habe ich es hören müssen? Ich habe dich in der Kirche geglaubt. Eben da. Was ist dem Laster Kirch und Altar? Ach, meine Mutter. Rede, meine Tochter. Was kann dir da an heiliger Stätte so Schlimmes begegnet sein? Nie hätte meine Andacht inniger, brünstiger sein sollen als heute. Nie ist sie weniger gewesen, was sie sein sollte. Wir sind Menschen, Emilia. Die Gabe zu beten ist nicht immer in unserer Gewalt. Dem Himmel ist beten wollen auch beten. Und sündigen wollen auch sündigen. Fasse dich. Sammle deine Gedanken so viel dir möglich. Sag es mir mit eins, was dir geschehen. Eben hatte ich mich weiter von dem Altare, als ich sonst pflege, denn ich kam zu spät, auf meine Knie gelassen. Eben fing ich an, mein Herz zu erheben, als dicht hinter mir etwas seinen Platz nahm. So dicht hinter mir. Es währte nicht lange, so hörte ich ganz nah an meinem Ohre nach einem tiefen Seufzer, nicht den Namen einer Heiligen, den Namen, zürnen Sie nicht, meine Mutter, den Namen ihrer Tochter, meinen Namen. Oh, das laute Donner mich verhindert hätten, mehr zu hören. Es sprach von Schönheit, von Liebe. Es klagte, dass dieser Tag, welcher mein Glück mache, wenn er es anders mache, sein Unglück auf immer entscheide. Es beschwor mich, aber ich blickte nicht um. Ich wollte tun, als ob ich es nicht hörte. Was konnte ich sonst? Endlich ward es Zeit, mich wieder zu erheben. Das heilige Amt ging zu Ende. Ich zitterte, mich umzukehren. Ich zitterte, ihn zu erblicken, der sich den Frevel erlauben dürfen. Und da ich mich umwandte, da ich ihn erblickte... Wen, meine Tochter? Ich glaubte, in die Erde zu sinken. Wen? Den Prinzen. Den Prinzen? Aber weiter, meine Tochter, weiter. Ich floh. Und der Prinz... Dir nach? Was ich nicht wusste, bis ich in der Halle mich bei der Hand ergriffen fühlte. Und von ihm. Aus Scham musste ich standhalten. Er sprach, und ich habe ihm geantwortet. Aber was er sprach, was ich ihm geantwortet, fällt mir es noch bei, so ist es gut. So will ich es Ihnen sagen, meine Mutter. Jetzt weiß ich von dem allen nichts. Meine Sinne hatten mich verlassen. Umsonst denke ich nach, wie ich von ihm weg und aus der Halle gekommen. Gott, wenn dein Vater das wüsste. Wie wild er schon war, als er nur hörte, dass der Prinz dich jüngst nicht ohne Missfallen gesehen. Indes sei ruhig, meine Tochter. Nimm es für einen Traum, was dir begegnet ist. Auch wird es noch weniger Folgen haben als ein Traum. Graf Appiani? Nun, mein Herr, Ich komme von des Prinzen Durchlaucht. Was ist zu seinem Befehle? Ich bin stolz, der Überbringer einer so vorzüglichen Gnade zu sein. Und wenn Graf Appiani nicht mit Gewalt einen seiner ergebensten Freunde in mir verkennen ja, will... Ja, ohne weitere Vorrede, wenn ich bitten darf. Auch das. Der Prinz muss sogleich an den Herzog von Massa in Angelegenheit seiner Vermählung mit dessen Prinzessin Tochter einen Bevollmächtigten senden. Er war lange unschlüssig, wen er dazu ernennen sollte. Endlich ist seine Wahl, Herr Graf, auf Sie gefallen. Auf mich? Ich habe schon längst nicht mehr erwartet, dass der Prinz mich zu brauchen geruhen werde. Ich bin versichert, dass es ihm bloß an einer würdigen Gelegenheit gemangelt hat. Nun, so kommen Sie. Wohin? Nach Dosalo, zu dem Prinzen. Es liegt schon alles fertig und Sie müssen noch heute abreisen. Was sagen Sie? Noch heute? Lieber noch in dieser nämlichen Stunde als in der folgenden. Die Sache ist von äußerster Eil. Ach, in Wahrheit. So tut es mir leid, dass ich die Ehre, welche mir der Prinz zugedacht, verbitten muss. Wie? Ich kann heute nicht abreisen. Auch morgen nicht. Auch übermorgen noch nicht. Sie scherzen, Herr Graf. Mit Ihnen? Unvergleichlich! Wenn der Scherz dem Prinzen gilt, so ist er umso viel lustiger. Sie können nicht. Nein, mein Herr. Nein. Und ich hoffe, dass der Prinz selbst meine Entschuldigung wird gelten lassen. Die bin ich begierig zu hören. Oh, eine Kleinigkeit. Sehen Sie, ich soll noch heute eine Frau nehmen. Oh, nun? Und dann? Und dann? Und dann? Ihre Frage ist auch verzweifelt naiv. Man hat Exempel, Herr Graf, dass sich Hochzeiten aufschieben lassen. Ich glaube freilich nicht, dass der Braut oder dem Bräutigam immer damit gedient ist. Die Sache mag ihr Unangenehmes haben, aber doch dächt ich, der Befehl des Herrn... Der Befehl des Herrn? Des Herrn? Ein Herr, den man sich selber wählt, ist unser Herr so eigentlich nicht. Ich gebe zu, dass Sie dem Prinzen unbedingten Gehorsam schuldig wären, aber nicht ich. Ich kam an seinen Hof als ein Freiwilliger. Ich wollte die Ehre haben, ihm zu dienen, aber nicht sein Sklave werden. Ich bin der Vasall eines größeren Herrn. Größer oder kleiner... Herr ist Herr. Ach, dass ich mit Ihnen darüber stritte. Genug. Sagen Sie dem Prinzen, was Sie gehört haben. Dass es mir leid tut, seine Gnade nicht annehmen zu können, weil ich eben heute eine Verbindung vollzöge, die mein ganzes Glück ausmacht. Wollen Sie ihm nicht zugleich wissen lassen, mit wem? Mit Emilia Galotti. Emilia Galotti. Was beliebt? Ich sollte meinen, dass es so nach umso weniger Schwierigkeit haben könne, die Zeremonie bis zu ihrer Zurückkunft auszusetzen. Die Zeremonie? Nur die Zeremonie? Die guten Eltern werden es so genau nicht nehmen. Die guten Eltern? Und Emilia bleibt Ihnen ja wohl gewiss. Ja, wohl gewiss? Sie sind mit Ihrem Jawohl, Jawohl ein ganzer Affe. Mir das, Graf? Warum nicht? Himmel und Hölle, wir werden uns sprechen. Hämisch ist der Affe, aber... Tod und Verdammnis, Graf. Ich fordere Genugtuung. Ja, das versteht sich. Und würde Sie gleich jetzt nehmen. Nur, dass ich dem zärtlichen Bräutigam den heutigen Tag nicht verderben mag. Gutherziges Ding. Nicht doch, nicht doch. Nach Massa, freilich, mag ich mich heute nicht schicken lassen. Aber zu einem Spaziergang mit Ihnen habe ich Zeit übrig. Kommen Sie, kommen Sie! Nur Geduld! Herr Graf, nur Geduld. Und so bleibt es dabei? Er schlug die angetragene Ehre mit der größten Verachtung aus. So geht es vor sich? So wird Emilia noch heute die Seinige? Allem Ansehen nach. Ich versprach mir von Ihrem Einfalle so viel. Wer weiß, wie albern Sie sich dabei genommen. Wenn der Rat eines Toren einmal gut ist, so muss ihn ein gescheiter Mann ausführen. Das hätte ich bedenken sollen. Da finde ich mich schön belohnt. Und wofür belohnt? Dass ich noch mein Leben darüber in die Schanze schlagen wollte. Als ich sah, dass weder Ernst noch Spott den Grafen bewegen konnte, seine Liebe der Ehre nachzusetzen, versuchte ich es, ihn in Harnisch zu jagen. Ich sagte ihm Dinge, über die er sich vergaß. Er stieß Beleidigungen gegen mich aus und ich forderte Genugtuung und forderte sie gleich auf der Stelle. Ich dachte so, Entweder er mich oder ich ihn. Ich ihn, so ist das Feld ganz unser. Oder er mich, nun, wenn auch, so muss er fliehen und der Prinz gewinnt wenigstens Zeit. Das hätten Sie getan, Marinelli? Und der Graf? Er steht in dem Rufe, sich so etwas nicht zweimal sagen zu lassen. Nachdem es fällt, ohne Zweifel. Wer kann es ihm verdenken? Er versetzte, dass er auf heute doch noch etwas Wichtigeres zu tun habe, als sich mit mir den Hals zu brechen. Und so beschied er mich auf die ersten 8 Tage nach der Hochzeit. Mit Emilia Galotti. Der Gedanke macht mich rasend. Darauf ließen sie es gut sein und gingen. Und kommen und prahlen, dass sie ihr Leben für mich in die Schanze geschlagen, sich mir aufgeopfert. Was wollen Sie aber, gnädiger Herr, dass ich weiter hätte tun sollen? Weiter tun? Als ob er etwas getan hätte. Und lassen Sie doch hören, gnädiger Herr, was Sie für sich selbst getan haben. Sie waren so glücklich, Sie noch in der Kirche zu sprechen. Was haben Sie mit ihr abgeredet? Ah, Neugierde zu Genüge, die ich nur befriedigen muss. Oh, es ging alles nach Wunsch. Sie brauchen sich nicht weiter zu bemühen, mein allzu dienstfertiger Freund. Sie kamen meinem Verlangen mehr als halbes Weges entgegen. Ich hätte Sie nur gleich mitnehmen dürfen. Nun wissen Sie, was Sie wollen und können gehen. Und können gehen. Ja, ja, das ist das Ende vom Liede. Und würde es sein, gesetzt auch, ich wollte noch das Unmögliche versuchen. Das Unmögliche, sage ich. So unmöglich wäre es nun wohl nicht, aber kühn. Wenn wir die Braut in unserer Gewalt hätten, so stünde ich dafür, dass aus der Hochzeit nichts werden sollte. Wenn Sie das zu machen wüssten, so würden Sie nicht erst lange davon schwatzen. Aber für den Ausgang müsste man nicht stehen sollen. Es könnten sich Unglücksfälle dabei ereignen. Und es ist meine Art, dass ich Leute Dinge verantworten lasse, wofür sie nicht können. Also, gnädiger Herr, was war das? Hörte ich recht? Hörten Sie nicht auch, gnädiger Herr, einen Schuss fallen? Was? Da, noch einen? Was ist das? Was gibt's? Was meinen Sie wohl? Wie, wenn ich tätiger wäre, als Sie glauben? Tätiger? So sagen Sie doch. Kurz. Wovon nicht gesprochen geschieht. Ist es möglich? Nur vergessen Sie nicht, Prinz. Wessen Sie mich eben versichert. Ich habe nochmals Ihr Wort. Aber die Anstalten sind doch so? Als sie nur immer sein können. Die Ausführung ist Leuten anvertraut, auf die ich mich verlassen kann. Der Weg geht hart an der Planke des Tiergartens vorbei. Da wird ein Teil den Wagen angefallen haben, gleichsam um ihn zu plündern. Und ein anderer Teil, wobei einer von meinen Bedienten ist, wird aus dem Tiergarten gestürzt sein, den Angefallenen gleichsam zur Hilfe. Während des Handgemenges, in das beide Teile zum Schein geraten, soll mein Bedienter Emilien ergreifen, als ob er sie retten wolle, und durch den Tiergarten in das Schloss bringen. So ist die Abrede. Was sagen Sie nun, Prinz? Sie überraschen mich. Auf eine sonderbare Art. Und eine Bangigkeit überfällt mich. Ich will schnell einen Blick hinauswerfen. Wonach sehen Sie? Da hinaus muss es sein. Recht. Und eine Maske könnte bereits um die Planke gesprengt. Ohne Zweifel mir den Erfolg zu berichten. Entfernen Sie sich, gnädiger Herr. Ah, Marinelli. Nun, nicht wahr? Nun habe ich zu viel getan und vorhin zu wenig. Das nicht. Aber ich sehe bei alledem nicht ab. Absehen. Lieber alles mit eins. Geschwind, entfernen Sie sich. Die Maske muss Sie nicht sehen. Herr Kammerherr. Nun, Angelo. Passen Sie auf, Herr Kammerherr. Man muss Sie gleich bringen. Und wie lief es sonst ab? Ich denke ja, recht gut. Wie steht es mit dem Grafen? Zu dienen, so, so. Aber er muss Wind gehabt haben, denn er war nicht so ganz unbereitet. Ist er tot? Es tut mir leid um den guten Herrn. Ah. Na, da? Für dein mitleidiges Herz. Vollends mein braver Niccolo, der das Bad hat mitbezahlen müssen. So? Verlust auf beiden Seiten. Blitz, der Graf hatte ihn gut gefasst. Dafür fasst ich auch wieder den Grafen. Er stürzte. Und wenn er noch lebendig zurück in die Kutsche kam, so stehe ich dafür, dass er nicht lebendig wieder herauskommt. Wenn das nur gewiss ist, Angelo. Ich will Ihre Kundschaft verlieren, wenn es nicht gewiss ist. Haben Sie noch was zu befehlen? Denn mein Weg ist der weiteste. Wir wollen heute noch über die Grenze. So geh. Wenn wieder was vorfällt, Herr Kammerherr, Sie wissen, wo ich zu erfragen bin. Was sich ein anderer zu tun getraut, wird für mich auch keine Hexerei sein. Und billiger bin ich als jeder andere. Gut das. Aber doch nicht so recht gut. fuhr Angelo. So ein Knicker zu sein. Einen zweiten Schuss wäre er wohl noch wert gewesen. Und wie er sich vielleicht nun martern muss, der arme Graf. Pfui, Angelo. Das heißt, sein Handwerk sehr grausam treiben und verpfuschen. Aber davon muss der Prinz noch nichts wissen. Er muss erst selbst finden, wie zuträglich ihm dieser Tod ist. Dieser Tod. Was gäbe ich um die Gewissheit? Dort kömmt sie die Allee herauf. Sie eilet vor den Bedienten her. Die Furcht, wie es scheinet, beflügelt ihre Füße. Sie muss noch nichts argwöhnen. Sie glaubt, sich nur vor Räubern zu retten. Aber wie lange kann das dauern? So haben wir sie doch fürs Erste. Und wird die Mutter sie nicht aufsuchen? Wird der Graf ihr nicht nachkommen? Was sind wir als denn weiter? Wie kann ich sie ihnen vorenthalten? Auf das alles weiß ich freilich noch nicht zu antworten. Aber wir müssen sehen. Gedulden Sie sich, gnädiger Herr. Der erste Schritt musste doch getan sein. Wozu, wenn wir ihn zurücktun müssen? Vielleicht müssen wir nicht. Da sind tausend Dinge, auf die sich weiter fußen lässt. Und vergessen Sie denn das Vornehmste? Wie kann ich vergessen, woran ich sicher noch nicht gedacht habe? Das Vornehmste? Was ist das? Die Kunst zu gefallen, zu überreden, die einem Prinzen, welcher liebt, nie fehlet. Nie fehlet? Außer wo er sie gerade am nötigsten brauchte. Ich habe von dieser Kunst schon heute einen zu schlechten Versuch gemacht. Mit allen Schmeicheleien und Beteuerungen konnte ich ihr auch nicht ein Wort auspressen. Stumm und niedergeschlagen und zitternd stand sie da. Wie eine Verbrecherin, die ihr Todesurteil höret. Ihre Angst steckte mich an. Ich zitterte mit und schloss mit einer Bitte um Vergebung. Kaum getraue ich mir, sie wieder anzureden. Bei ihrem Eintritte wenigstens wag ich es nicht zu sein. Sie, Marinelli, müssen Sie empfangen. Ich will hier in der Nähe hören, wie es abläuft. Und kommen, wenn ich mich mehr gesammelt habe. Wenn Sie ihn nicht selbst stürzen gesehen. Und das muss sie wohl nicht, da sie so fortgeeilet. Sie kömmt. Nur hier herein, gnädiges Fräulein. Ah, ich danke ihm, mein Freund. Ich danke ihm. Aber Gott... Gott, wo bin ich? Und so ganz allein. Wo bleibt meine Mutter? Wo blieb der Graf? Ward nicht gar hinter uns geschossen? Geschossen? Das wäre... Ah, gnädiges Fräulein. Wie? Sie hier, mein Herr? Was für ein Unglück oder vielmehr was für ein Glück, was für ein glückliches Unglück verschafft uns die Ehre. Ich bin also wohl bei Ihnen. Verzeihen Sie, Herr Kammerherr, wir sind von Räubern unfern überfallen worden. Da kamen uns gute Leute zu Hilfe. Und dieser ehrliche Mann hob mich aus dem Wagen und brachte mich hierher. Aber ich erschrecke mich, allein gerettet zu sehen. Meine Mutter ist noch in der Gefahr. Hinter uns ward sogar geschossen. Sie ist vielleicht tot. Und ich lebe. Verzeihen Sie, ich muss fort. Ich muss wieder hin, wo ich gleich hätte bleiben sollen. Beruhigen Sie sich, gnädiges Fräulein. Es steht alles gut. Sie werden bald bei Ihnen sein, die geliebten Personen, für die Sie so viel zärtliche Angst empfinden. Indes, Batista. Ja? Geh, lauf, Sie dürften vielleicht nicht wissen, wo das Fräulein ist. Sie dürften sie vielleicht in einem von den Wirtschaftshäusern des Gartens suchen. Bring sie unverzüglich hierher. Sofort, mein Herr. Gewiss. Sind Sie alle geborgen? Ist Ihnen nichts widerfahren? Was ist dieser Tag für ein Tag des Schreckens für mich? Aber ich sollte nicht hierbleiben. Ich sollte Ihnen entgegeneilen. Wozu das, gnädiges Fräulein? Sie sind ohnedem schon ohne Atem und Kräfte. Erholen Sie sich vielmehr und geruhen, in ein Zimmer zu treten, wo mehr Bequemlichkeit ist. Nein, ich will wetten, dass der Prinz schon selbst um Ihre teure, ehrwürdige Mutter ist und sie Ihnen zuführt. Wer, sagen Sie? Unser gnädigster Prinz selbst. Der Prinz? Wo bin ich denn also? Auf Dosalo, dem Lustschlosse des Prinzen. Welch ein Zufall. Und Sie glauben, dass er gleich selbst erscheinen könne, aber doch in Gesellschaft meiner Mutter. Hier ist er schon. Wo ist sie, wo? Wir suchen sie überall. Schönstes Fräulein. Sie sind doch wohl? Nun, so ist alles wohl. Der Graf, Ihre Mutter. Ach, gnädigster Herr, wo sind Sie? Wo ist meine Mutter? Nicht weit, hier ganz in der Nähe. Gott. In welchem Zustande werde ich die eine oder den anderen vielleicht treffen? Ganz gewiss treffen. Denn sie verhehlen mir. Gnädiger Herr, ich sehe es, sie verhehlen mir. Nicht doch, bestes Fräulein. Geben Sie mir Ihren Arm und folgen Sie mir getrost. Aber wenn Ihnen nichts widerfahren, wenn meine Ahnungen mich trügen, warum sind Sie nicht schon hier? Warum kamen Sie nicht mit Ihnen, gnädiger Herr? So eilen Sie doch, mein Fräulein, alle diese Schreckenbilder mit eins verschwinden zu sehen. Was soll ich tun? Wie, mein Fräulein? Sollten Sie einen Verdacht gegen mich hegen? Ich bin äußerst beschämt. Ja, Emilia, ich verdiene diesen stummen Vorwurf. Mein Betragen diesen Morgen ist nicht zu rechtfertigen. Zu entschuldigen höchstens. Verzeihen Sie meine Schwachheit. Ich hätte Sie mit keinem Geständnisse beunruhigen sollen, von dem ich keinen Vorteil zu erwarten habe. Auch ward ich durch die sprachlose Bestürzung, mit der Sie es anhörten, oder vielmehr nicht anhörten, genugsam bestraft. Und könnte ich schon diesen Zufall, der mir nochmals, ehe alle meine Hoffnung auf ewig verschwindet, mir nochmals das Glück, Sie zu sehen und zu sprechen verschafft, könnte ich schon diesen Zufall für den Wink eines günstigen Glückes erklären, für den wunderbarsten Aufschub meiner endlichen Verurteilung erklären, um nochmals um Gnade flehen zu dürfen. So will ich doch... Beben Sie nicht, mein Fräulein! Einzig und allein von Ihrem Blicke abhangen. Kein Wort, kein Seufzer soll Sie beleidigen. Nur kränke mich nicht Ihr Misstrauen. Nur zweifeln Sie keinen Augenblick an der unumschränktesten Gewalt, die Sie über mich haben. Nur falle Ihnen nie bei, dass Sie eines anderen Schutzes gegen mich bedürfen. Nun kommen Sie, mein Fräulein. Kommen Sie, wo Entzückungen auf Sie warten, die Sie mir billigen. Folgen Sie uns, Marinelli. Folgen Sie uns. Das mag heißen, folgen Sie uns nicht. Was hätte ich Ihnen auch zu folgen? Er mag sehen, wie weit er es unter vier Augen mit ihr bringt. Alles, was ich zu tun habe, ist zu verhindern, dass sie nicht gestört werden. Von dem Grafen zwar hoffe ich nun wohl nicht, aber von der Mutter. Von der Mutter. Es sollte mich doch sehr wundern, wenn die so ruhig abgezogen wäre und ihre Tochter im Stiche gelassen hätte. Herr! Nun, Batista, was gibt's? Die Mutter, Herr Kammerherr. Dachte ich's doch. Wo ist sie? Wann Sie ihr nicht zuvorkommen, so wird sie den Augenblick hier sein. Ich war gar nicht willens, wie Sie mir zum Schein geboten, mich nach ihr umzusehen, als ich ihr Geschrei von Weitem hörte. Sie ist der Tochter auf der Spur und, wo nur nicht, unserem ganzen Anschlage. Was wollen Sie tun? Lass sehen. Sie nicht einlassen, wenn sie weiß, dass die Tochter hier ist. Das geht nicht. Dazu ist es doch einmal die Mutter, die wir auf unserer Seite haben müssen. Wenn ich die Mütter recht kenne, so etwas von einer Schwiegermutter eines Prinzen zu sein, schmeichelt die meisten. Emilia? Emilia? Hören Sie? Mein Kind? Hören Sie? Wo bist du? Lass sie kommen, Batista. Lass sie kommen. Gnädige Frau, kommen Sie bitte hierher. Der hob sie aus dem Wagen. Der führte sie fort. Ich erkenne dich. Wo ist sie? Sprich, Unglücklicher. Das ist mein Dank. Oh, wenn... du Dank verdientest. Ach, so verzeihe mir, ehrlicher Mann. Wo ist sie? Lass mich sie nicht länger entbehren. Wo ist sie? Oh, Ihre Gnaden, sie könnte in dem Schoße der Seligkeit nicht aufgehobener sein. Hier, mein Herr wird Ihre Gnaden zu ihr führen. Dein Herr? Ach, das dein Herr? Sie hier, mein Herr? Und hier meine Tochter? Und Sie? Sie sollen mich zu ihr führen? Mit vielem Vergnügen, gnädige Frau. Halten Sie. Eben fällt es mir bei, Sie waren es ja nicht, der den Grafen diesen Morgen aufsuchte, mit dem er Streit bekam. Streit? Was ich nicht wüsste. Ein unbedeutender Wortwechsel in herrschaftlichen Angelegenheiten. Und Marinelli heißen Sie. Marchese Marinelli. So ist es richtig. Hören Sie doch, Herr Marchese. Marinelli war, der Name Marinelli war... begleitet von einem Tone. Das letzte Wort des sterbenden Grafen. Mit welchem Tone? Mörder! Es ist erhört. Auf einen Ton, in einem Augenblicke des Schreckens vernommen, die Anklage eines rechtschaffenen Mannes zu gründen. Ach, könnte ich ihn nur vor Gerichte stellen, diesen Ton. Doch weh mir, ich vergesse darüber meine Tochter. Wo ist sie? Wie? Auch tot? Was konnte meine Tochter dafür, dass Appiani dein Feind war? Ich verzeihe der bangen Mutter. Kommen Sie, gnädige Frau. Ihre Tochter ist hier. Oh. In einem von den nächsten Zimmern. Und hat sich hoffentlich von ihrem Schrecken schon völlig erholt. Mit der zärtlichsten Sorgfalt ist der Prinz selbst um sie beschäftigt. Wer? Wer selbst? Der Prinz. Der Prinz? Sagen Sie wirklich der Prinz? Unser Prinz? Welcher sonst? Nun dann. Ich unglückselige Mutter. Und Ihr Vater? Ihr Vater? Er wird den Tag ihrer Geburt verfluchen. Er wird mich verfluchen. Um des Himmels willen, gnädige Frau, was fällt Ihnen nun ein? Es ist klar. Ist es nicht? Heute im Tempel, vor den Augen der Allerreinesten, in der näheren Gegenwart des Ewigen, begann das Bogenstück. Da brach es aus. Ha! Mörder! Feiger, elender Mörder! Nicht tapfer genug, mit eigener Hand zu morden, aber nichtswürdig genug, zur Befriedigung eines fremden Kitzels zu morden, morden zu lassen! Abschaum aller Mörder! Sie schwärmen, gute Frau, aber mäßigen Sie wenigstens Ihr wildes Geschrei und bedenken Sie, wo Sie sind. Wo ich bin? Bedenken, wo ich bin? Was kümmert es die Löwin, der man die Jungen geraubt, in wessen Walde sie brüllet? Meine Mutter! Ich höre meine Mutter! Ihre Stimme? Das ist sie! Sie hat mich gehört! Sie hat mich gehört! Und ich sollte nicht schreien! Wo bist du, mein Kind? Ich komme! Ich komme! Kommen Sie, Marinelli. Ich muss mich erholen. Und muss Licht von Ihnen haben. Oder mütterlichen Wut. Sie lachen? Wenn Sie gesehen hätten, Prinz, wie toll sich hier im Saale die Mutter gebärdete. Sie hörten sie ja wohl schreien? Und wie zahm sie auf einmal ward bei dem ersten Anblicke von Ihnen. Das weiß ich ja wohl, dass keine Mutter einem Prinzen die Augen auskratzt, weil er ihre Tochter schön findet. Sie sind ein schlechter Beobachter. Die Tochter stürzte der Mutter ohnmächtig in die Arme. Darüber vergaß die Mutter ihre Wut. Nicht über mir. Ihre Tochter schonte sie, nicht mich, wenn sie es nicht lauter, nicht deutlicher sagte. Was ich lieber selbst nicht gehört, nicht verstanden haben will. Was, gnädiger Herr? Wozu die Verstellung? Heraus damit. Ist es wahr? Oder ist es nicht wahr? Und wenn es denn wäre? Wenn es denn wäre? Also ist es? Er ist tot? Tot? Marinelli. Marinelli! Nun? Bei Gott! Bei dem allgerechten Gott! Ich bin unschuldig an diesem Blute. Wenn Sie mir vorher gesagt hätten, dass es dem Grafen das Leben kosten werde. Nein, nein. Und wenn es mir selbst das Leben gekostet hätte. Wenn ich Ihnen vorher gesagt hätte, als ob sein Tod in meinem Plane gewesen wäre. Ich hatte es dem Angelo auf die Seele gebunden, zu verhüten, dass niemanden Leides geschähe. Es würde auch ohne die geringste Gewalttätigkeit abgelaufen sein, wenn sich der Graf nicht die erste erlaubt hätte. Er schoss Knall und Fall den einen nieder. Wahrlich, er hätte sollen Spaß verstehen. Dass Angelo sodann in Wut kam und den Tod seines Gefährten rächte. Freilich, das ist sehr natürlich. Ich habe es ihm genug verwiesen. Verwiesen? Wie freundschaftlich. Warnen Sie ihn, dass er sich in meinem Gebiete nicht betreten lässt. Mein Verweis möchte so freundschaftlich nicht sein. Recht wohl. Ich und Angelo, Vorsatz und Zufall, alles ist eins. Zwar ward es voraus bedungen, zwar ward es voraus versprochen, dass keiner der Unglücksfälle, die sich dabei ereignen könnten, mir zu Schulden kommen solle. Nun gut, nun gut. Sein Tod war Zufall, bloßer Zufall. Sie versichern es und ich glaube es. Aber wer mehr? Auch die Mutter? Auch Emilia? Auch die Welt? Schwerlich. Und wenn man es nicht glaubt, was wird man denn glauben? Sie zucken die Achsel? Ihren Angelo wird man für das Werkzeug und mich für den Täter halten. Wahrscheinlich genug. Mich? Mich selbst? Oder ich muss von Stund an alle Absicht auf Emilien aufgeben. Was Sie auch gemusst hätten, wenn der Graf noch lebte. Marinelli, Sie wollen mir hiermit sagen, der Tod des Grafen ist für mich ein Glück. Und als dieses mag es doch geschehen sein, wie es will. Ein Graf mehr in der Welt oder weniger. Denke ich Ihnen so recht? Top! Auch ich erschrecke vor einem kleinen Verbrechen nicht. Nur, guter Freund, muss es ein kleines Verbrechen, ein kleines, stilles, heilsames Verbrechen sein. Und sehen Sie, unseres da wäre nun gerade weder stille noch heilsam. Es hätte den Weg zwar gereinigt, aber zugleich gesperrt. Es kommt mehr auf meine Rechnung, was nicht darauf gehört. Liegt es an meinen Anstalten, dass den Prinzen bei diesem Unfalle ein so sichtbarer Verdacht trifft? An dem Meisterstreiche liegt das, den er selbst meinen Anstalten mit einzumengen die Gnade hatte. Ich? Er erlaube mir, ihm zu sagen, dass der Schritt, den er heute Morgen in der Kirche getan, mit so vielem Anstande er ihn auch getan, so unvermeidlich er ihn auch tun musste, dass dieser Schritt dennoch nicht in den Tanz gehörte. Was verdarb er denn auch? Freilich, nicht den ganzen Tanz, aber doch wenigstens den Takt. Verstehe ich Sie? Also, kurz und einfältig. Da ich die Sache übernahm, nicht wahr, wusste Emilia von der Liebe des Prinzen noch nichts. Emiliens Mutter noch weniger. Wenn ich nun auf diesen Umstand baute und der Prinz indes den Grund meines Gebäudes untergrub, wenn er es nun selbst verriet, was er im Schilde führe, und wenn er es nicht selbst verraten hätte, trauen, ich möchte doch wissen, aus welcher meiner Anstalten Mutter oder Tochter den geringsten Argwohn gegen ihn schöpfen könnte. Dass Sie recht haben. Daran tue ich freilich sehr Unrecht. Sie werden verzeihen, gnädiger Herr. Eben kommt die Gräfin an. Die Gräfin? Was für eine Gräfin? Orsina. Orsina? Marinelli. Orsina? Marinelli. Ich erstaune darüber nicht weniger als Sie selbst. Geh, lauf, Batista. Sie soll nicht aussteigen. Ich bin nicht hier. Ich bin für Sie nicht hier. Sie soll augenblicklich wieder umkehren. Geh, lauf. Sofort, mein Herr. Was will die Närrin? Was untersteht sie sich? Wie weiß sie, dass wir hier sind? Sollte sie wohl auf Kundschaft kommen? Sollte sie wohl schon etwas vernommen haben? Ah, Marinelli, so reden Sie. So antworten Sie doch. Ist er beleidiget, der Mann, der mein Freund sein will? Und durch einen elenden Wortwechsel beleidiget, soll ich ihn um Verzeihung bitten? Ah, mein Prinz, sobald Sie wieder Sie sind, bin ich mit ganzer Seele wieder der Ihrige. Die Ankunft der Orsina ist mir ein Rätsel wie Ihnen. Doch abweisen wird sie sich schwerlich lassen. Was wollen Sie tun? Sie durchaus nicht sprechen, mich entfernen. Wohl, und nur geschwind. Ich will Sie empfangen. Aber bloß, um Sie gehen zu heißen. Weiter geben Sie mit ihr sich nicht ab. Wir haben andere Dinge jetzt. Nicht doch, Prinz. Diese anderen Dinge sind getan. Fassen Sie doch Mut. Was noch fehlt, kömmt sicherlich von selbst. Aber höre ich Sie nicht schon? Eilen Sie, Prinz. Da. Wenn Sie wollen, werden Sie uns hören können. Ich fürchte, sie ist nicht zu ihrer besten Stunde ausgefahren. Was ist das? Niemand kömmt mir entgegen? Außer ein Unverschämter, der mir lieber gar den Eintritt verweigert hätte. Ich bin doch zu Dosalo. Zu dem Dosalo, wo mir sonst ein ganzes Heer geschäftiger Augendiener entgegenstürzte. Wo mich sonst Liebe und Entzücken erwarteten. Der Ort ist es, aber... Ah, sieh da, Marinelli. Recht gut, dass der Prinz Sie mitgenommen. Nein, nicht gut. Was ich mit ihm auszumachen hätte, hätte ich nur mit ihm auszumachen. Wo ist er? Der Prinz? Meine gnädige Gräfin? Ja, wer sonst? Habe ich ihn nicht in diesem Briefe auf heute um eine Zusammenkunft hier auf Dosalo gebeten? Es ist wahr, es hat ihm nicht beliebet, mir schriftlich zu antworten. Aber ich erfuhr, dass er eine Stunde darauf wirklich nach Dosalo abgefahren. Ich glaubte, das sei antworts genug. Und ich komme. Ein sonderbarer Zufall. Zufall? Sie hören ja, das ist verabredet worden. So gut als verabredet. Von meiner Seite der Brief, von seiner die Tat. Wo ist er? Wo ist er? Was gilt's? Er ist in dem Zimmer, wo ich das Gequieke, das Gekreische hörte. Ich wollte herein, aber der Schurke von Bedienten trat vor. Meine liebste, beste Gräfin. Es war ein weibliches Gekreische. Was gilt's, Marinelli? Oh, sagen Sie mir doch, sagen Sie mir, wenn ich anders Ihre liebste, beste Gräfin bin. Verdammt über das Hofgeschmeiß! So viel Worte, so viel Lügen. Nun, was liegt daran, ob Sie es mir voraussagen oder nicht? Ich werde ja wohl sehen. Wohin? Das wollen wir sehen. Ah, da ist er ja. Sieh da, unsere schöne Gräfin. Wie sehr bedauere ich, Madame, dass ich mir die Ehre Ihres Besuches für heute so wenig zunutze machen kann. Ich bin beschäftigt, ich bin nicht allein. Ein andermal, meine liebe Gräfin, ein andermal. Jetzt halten Sie länger sich nicht auf. Ja, nicht länger. Und Sie, Marinelli, ich erwarte Sie. Haben Sie es, gnädige Gräfin, nun von ihm selbst gehört, was Sie mir nicht glauben wollen? Hab ich? Hab ich wirklich? Wirklich. Ich bin beschäftigt. Ich bin nicht allein. Ist das die Entschuldigung, ganz die ich wert bin? Wen weiset man damit nicht ab? Jeden Überlästigen, jeden Bettler. Für mich keine einzige Lüge mehr. Keine einzige kleine Lüge mehr für mich. Beschäftiget, womit denn? Nicht allein, wer wäre denn bei ihm? Kommen Sie, Marinelli. Aus Barmherzigkeit. Lieber Marinelli, lügen Sie mir eines auf eigene Rechnung vor. Was kostet Ihnen denn eine Lüge? Was hat er zu tun? Wer ist bei ihm? Sagen Sie mir, was Ihnen zuerst in den Mund kommt, und ich gehe. Der Prinz, liebe Gräfin, ist wahrlich nicht allein. Es sind Personen bei ihm, von denen er sich keinen Augenblick abmüßigen kann. Personen, die eben einer großen Gefahr entgangen sind. Der Graf Appiani. Wäre bei ihm? Schade, dass ich über diese Lüge Sie ertappen muss. Geschwind eine andere. Denn Graf Appiani, wenn Sie es noch nicht wissen, ist eben von Räubern erschossen worden. Der Wagen mit seinem Leichname begegnete mir kurz vor der Stadt. Oder ist er nicht? Hätte es mir bloß geträumt? Leider nicht bloß geträumt. Aber die anderen, die mit dem Grafen waren, haben sich glücklich hierher nach dem Schlosse gerettet. Seine Braut nämlich und die Mutter der Braut, mit welchen er nach Sabonetta zu seiner feierlichen Verbindung fahren wollte. Also die? Die sind bei dem Prinzen. Die Braut und die Mutter der Braut. Ist die Braut schön? Dem Prinzen geht ihr Unfall ungemein nahe. Ich will hoffen, auch wenn sie hässlich wäre. Denn ihr Schicksal ist schrecklich. Armes, gutes Mädchen. Eben da er dein auf immer werden sollte, wird er dir auf immer entrissen. Wer ist sie denn, diese Braut? Kenne ich sie gar? Ich bin so lange aus der Stadt, dass ich von nichts weiß. Es ist Emilia Galotti. Wer? Emilia Galotti? Emilia Galotti? Marinelli, dass ich diese Lüge nicht für Wahrheit nehme. Wieso? Emilia Galotti. Nicht anders. Oh, bravo! Bravo, bravo! Sie erschrecken mich, Gräfin. Gewiss. Nun, Marinelli, argwohnet Ihr gutes Herz auch nichts? Was? Worüber? Wohl, so will ich Ihnen etwas vertrauen. Etwas, das Ihnen jedes Haar auf dem Kopfe zu Berge sträuben soll. Aber hier so nah an der Türe möchte uns jemand hören. Kommen Sie hierher. Und hören Sie, ganz in Geheim. Ganz in Geheim. Der Prinz ist ein Mörder! Gräfin! Gräfin! Sind Sie ganz von Sinnen? Von Sinnen? Ha! Ich bin selten oder nie mit meinem Verstande so wohl zufrieden gewesen als eben jetzt. Zuverlässig, Marinelli. Aber es bleibt unter uns. Der Prinz ist ein Mörder. Des Grafen Appiani Mörder.

Sie werden begierig sein, Ihre Tochter zu sehen. Prinz, die väterliche Liebe teilet Ihre Sorgen nicht gern. Ich denke, ich weiß es, was meiner Tochter in ihren jetzigen Umständen einzig ziemt. Entfernung aus der Welt, ein Kloster, so bald als möglich. Ein Kloster? Bis dahin weine sie unter den Augen ihres Vaters. So viel Schönheit soll in einem Kloster verblühen? Darf eine einzige fehlgeschlagene Hoffnung uns gegen die Welt so unversöhnlich machen? Doch allerdings, dem Vater hat niemand anzureden. Bringen Sie Ihre Tochter Galotti, wohin Sie wollen. Es geht mir nahe, der Gnade meines Fürsten in den Weg zu treten. Doch wenn die Freundschaft gebietet, vor allem in ihm den Richter aufzufordern. Man hat Verdacht, dass es nicht Räuber gewesen, welche den Grafen angefallen. Nicht? Wirklich nicht? Dass ein Nebenbuhler ihn aus dem Wege hat räumen lassen. Ein Nebenbuhler? Nicht anders. Nun dann, Gott verdamm ihn, den meuchelmörderischen Buben. Ein Nebenbuhler. Und ein begünstigter Nebenbuhler. Was? Ein begünstigter? Was sagen Sie? Nichts. Als was das Gerüchte verbreitet. Ein Begünstigter? Von meiner Tochter begünstiget? Das gewiss nicht. Aber bei dem allen wird man doch nicht umhin können, die schöne Unglückliche darüber zu vernehmen. Da haben Sie recht, Marinelli, da haben Sie recht. Ja, so, das verändert die Sache, lieber Galotti. Nicht wahr? Sie sehen selbst. Oh ja, ich sehe. Ich sehe, was ich sehe. Gott, Gott. Was ist Ihnen? Was haben Sie mit sich? Dass ich es nicht vorausgesehen, was ich da sehe, das ärgert mich weiter nichts. Nun ja, sie soll wieder nach Guastalla. Ich will sie wieder zu ihrer Mutter bringen und bis die strengste Untersuchung sie freigesprochen, will ich selbst aus Guastalla nicht weichen. Denn wer weiß, wer weiß, ob die Gerechtigkeit nicht auch nötig findet, mich zu vernehmen. Sehr möglich. In solchen Fällen tut die Gerechtigkeit lieber zu viel als zu wenig. Daher fürchte ich sogar... Was? Was fürchten Sie? Man werde vor der Hand nicht verstatten können, dass Mutter und Tochter sich sprechen. Sich nicht sprechen? Man werde genötiget sein, Mutter und Tochter zu trennen. Mutter und Tochter zu trennen? Mutter und Tochter und Vater. Die Form des Verhörs erfordert diese Vorsichtigkeit schlechterdings und es tut mir leid, gnädiger Herr, dass ich mich gezwungen sehe, ausdrücklich darauf anzutragen, wenigstens Emilien in eine besondere Verwahrung zu bringen. Besondere Verwahrung? Prinz! Prinz! Fassen Sie sich, lieber Galotti. Sie sind irrig. Sie verstehen ihn nicht. Sie denken bei dem Worte Verwahrung wohl gar an Gefängnis und Kerker. Lassen Sie mich daran denken. Und ich bin ruhig. Kein Wort von Gefängnis, Marinelli. Hier ist die Strenge der Gesetze mit der Achtung gegen unbescholtene Tugend leicht zu vereinigen. Wenn Emilia in besondere Verwahrung gebracht werden muss, so weiß ich schon, die Alleranständigste, das Haus meines Kanzlers. Kein Widerspruch, Marinelli. Da will ich sie selbst hinbringen. Da will ich sie der Aufsicht einer der würdigsten Damen übergeben. Die soll mir für sie bürgen. Aber... Sie gehen zu weit, Marinelli, wirklich zu weit, wenn Sie mir verlangen. Sie kennen doch, Galotti, meinen Kanzler Grimaldi und seine Gemahlin. Wer kennt sie nicht? Ja. Ja, in das Haus meines Kanzlers. Da soll sie hin. Da bringe ich sie selbst hin. Und nun, auf Wiedersehen, lieber Galotti. Kommen Sie, Marinelli, es wird spät. Wie? So soll ich sie gar nicht sprechen? Meine Tochter? Auch hier nicht? Ich lasse mir ja alles gefallen. Ich finde ja alles ganz vortrefflich. Das Haus eines Kanzlers ist natürlicherweise eine Freistatt der Tugend. Warum nicht? Herzlich gern. Wer lacht da? Bei Gott, ich glaube, ich weiß selbst. Schon recht. Lustig, lustig. Das Spiel geht zu Ende. So oder so. Aber wenn sie mit ihm sich verstünde, wenn es das alltägliche Possenspiel wäre, wenn sie es nicht wert wäre, was ich für sie tun will. Für sie tun will? Was will ich denn für sie tun?

Aber alle solche Taten sind von ehedem. Solcher Väter gibt es keinen mehr. Doch, meine Tochter. Doch. Gott, was habe ich getan? Eine Rose gebrochen, ehe der Sturm sie entblättert. Lassen Sie mich sie küssen, diese väterliche Hand. Was ist das? Ist Emilie nicht wohl? Sehr wohl. Sehr wohl. Was sehe ich? Entsetzen. Weh mir. Grausamer Vater! Was haben Sie getan? Eine Rose gebrochen, ehe der Sturm sie entblättert. War es nicht so, meine Tochter? Nicht Sie, mein Vater. Ich selbst. Ich selbst. Nicht du, meine Tochter. Nicht du. Gehe mit keiner Unwahrheit aus der Welt. Nicht du, meine Tochter, dein Vater. Dein unglücklicher Vater. Mein Vater. Zieh hin. Nun da, Prinz. Gefällt sie Ihnen noch? Reizt sie noch ihre Lüste? Noch in diesem Blute, das wieder sie um Rache schreit? Aber sie erwarten, wo das alles hinaus soll. Sie erwarten vielleicht, dass ich den Stahl wieder mich selbst kehren werde, um eine Tat wie eine schale Tragödie zu beschließen? Sie irren sich. Hier. Hier liegt er, der blutige Zeuge meines Verbrechens. Ich gehe und liefere mich selbst in das Gefängnis. Ich gehe und erwarte sie als Richter. Und dann, dort, erwarte ich sie vor dem Richter unser aller. Marinelli, heb ihn auf. Nun? Du bedenkst dich? Ich muss, Elender. Nein. Dein Blut soll mit diesem Blute sich nicht mischen. Geh. Dich auf ewig zu verbergen. Geh, sag ich! Gott. Gott. Ist es zum Unglücke so mancher nicht genug, dass Fürsten Menschen sind? Müssen sich auch noch Teufel in ihren Freund verstellen? Gotthold Ephraim Lessing, Emilia Galotti. Es sprachen Emilia Galotti, Fritzi Haberland, Prinz von Guastalla, Max von Pufendorf, Marinelli, Kammerherr des Prinzen, Thomas Dannemann. Odoardo Galotti, Hans-Michael Rehberg. Claudia Galotti, Hille Darjes. Gräfin Orsina, Dörte Lisewski. Conti, Maler, Michael Tregor. Graf Appiani, Lukas Gregorowitsch. Angelo, Jonas Fürstenau. Piro, Bernhard Konrad. Batista, Sebastian Schwab und Felix von Manteuffel. Ton, Dietmar Rötzel. Schnitt, Christiane Köhler und Waltraud Gruber. Regieassistenz, Benno Schur. Musik, Henrik Albrecht. Bearbeitung und Regie, Leonhard Koppelmann. Produktion Südwestrundfunk 2006. Dramaturgie Klaus Schmitz.